dvoře chýmy se dýrt. Aber ich weiß, mein Liebster, dass du dran glaubst. Würd ich an ihnen glauben, würd mich nähen und drum bitten. Dass er sich nicht einmischt, wenn's um dich geht. Kein Haar an dir soll er brieren, dich so lassen, wie du bist. Und wenn er dich um es fiere, dann bitte zu mir in den Arm, oh Gott, zu mir in den Arm. Oh Gott, zu mir in den Arm. Oh Gott, zu mir in den Arm. Oh Gott. Ich glaube nicht wirklich an Engel. Aber wenn der Zuliege, frag ich mich, ob das stimmt. Wenn ich dran würd glauben, würd ich für dich versammeln. Und ich frage, ob ich auf dich aufpassen dir. Jeder Engel zählt Kerzen für dich brennen, um deinen Weg aufzuhellen. Für das läufst du wieder Jesus mit Stolz und Liebe zu mir in die Arme findest. Zu mir in den Arm, oh Gott, zu mir in den Arm, oh Gott, zu mir in den Arm, oh Gott. Zu mir in den Arm, oh Gott. Und ich glaube an die Liebe. Und ich glaube an die Und ich glaube, dass irgendein Wahl weggibt. Wo wir können gehen, du und ich. So lass dein Licht brennen, mach den Weg hell und klar, so kommst du immer. Und immer wieder zu mir in den Arm, oh Gott, zu mir in den Arm, oh Gott, zu mir in den Arm, oh Gott, zu mir in den Arm.